Die Massenmedien der Welt bringen die News über das politische Chaos in Südkorea, das durch das landesverräterische Bakunhe-Regime verursacht wurde. Unter mehreren Themen wie die Amtsenthebung von Bakunhe ist unvermeidlich und Bakunhe hat bereits an moralische Autorität verloren und ist eine Pflanzenpräsidentin geworden, berichteten der russische Sender Sputnik, die chinesischen Zeitungen Renminbi-Bao und Hanzhou-Sibao, die türkische Zeitung Hürriyet Daily News, die Nachrichtenagentur AP und die Zeitungen New York Times und Washington Post in den USA und die britische Zeitung Financial Times darüber, dass Bakunhe, die als Tochter eines Militärdiktators die Präsidentin wurde, in die schlimmste politische Krise geriet. Der Direktor des Korea-Forschungszentrums des Instituts für Fernostenfrage bei der Akademie der Wissenschaften Russlands betonte im Interview mit der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti, dass die südkoreanische Präsidentin Bakunhe ein bitteres Ende haben würde, und ein russischer Universitätsprofessor meinte jüngst im Interview mit der Zeitung Kommersant, dass die Tage von Bakunhe gezählt sind.